Der ökologische Fußabdruck als zusätzliches Emissionspreisschild. Wir sind reich genug, uns Klimaschutz zu leisten, und wir sind zu arm, um auf Klimaschutz zu verzichten. Sigmar Gabriel. Selbstverständlich muss ein funktionierendes Unternehmen für jedes Ding einen realistischen Preis kalkulieren, um kostendeckend zu handeln und keine roten Zahlen zu schreiben. Aber auch unsere Umwelt darf durch unseren Konsum keine Miesen machen, um erhalten zu werden. Wir müssen nun auch damit anfangen zu berücksichtigen, welchen Preis das Klima für unseren Konsum zahlt. Denn auch dafür sollten wir einen angemessenen Gegenwert kalkulieren. Durch einen solchen Klimapreis wird nebenbei auch eine wünschenswerte, gesunde Transparenz erzeugt. Verbraucher bekommen eine greifbare Vorstellung für die mit ihrem persönlichen Konsum verbundene Klimabelastung. Denn jedes Ding hat zwei Preise, einen ökonomischen und einen ökologischen. Diese beiden Werte müssen nicht unbedingt korrelieren. Denn eine Sache kann wirtschaftlich für einen sehr geringen Preis herstellbar sein, für die Umwelt allerdings einen hohen Schaden bedeuten. Käufer können im gegenwärtigen System ressourcenschonende Produktvarianten und Verfahren kaum erkennen. Deshalb muss an alles ein separates Emissionspreisschild, denn unser normales Geld alleine ist nicht dazu in der Lage, die CO2-Emissionen realistisch abzubilden. Der Energiepreis eines Artikels beinhaltet lediglich die Kosten für die Förderung und Erzeugung der eingesetzten fossilen Energieträger, nicht aber die Kosten der Beseitigung der entstandenen Schäden durch die Emissionen. Mit dem Eco erhält jedes Produkt und jede Dienstleistung neben dem klassischen Geldpreis auch ein separates Emissionspreisschild. Betrachtet wird immer der gesamte Klimagasausstoß, der während der kompletten Produktion entsteht. Dieser Kreislauf beginnt bei dem CO2-Ausstoß, der mit dem Primärenergieeinsatz für die Materialgewinnung verbunden ist, über sämtliche Produktionsschritte bis hin zur Verpackung, der Lagerung und der gesamten Transportkette. Die Emissionen jeder enthaltenen, noch so kleinen Schraube sind im Eco-Preis abgebildet und dies, ohne dass Verbraucher sich für all die vielfältigen Details der einzelnen Prozessvarianten interessieren müssten. Denn der Eco erzeugt die nötige Transparenz, indem er all diese kleinteiligen Prozessstufen in einer Summe als kumulativen Klimapreis abbildet. Die genaue Aufschlüsselung ist für den Verbraucher irrelevant. Die Bepreisung aller Klimagase, die während des kompletten Herstellungsprozesses angefallen sind, erfolgt ausschließlich über die Endprodukte und deren Bezahlung einzig und allein durch den Verbraucher. Jegliches CO2, das also innerhalb der Wertschöpfungskette entsteht, wird über das zusätzliche Emissionspreisschild an der Ware bzw. der Dienstleistung ausgewiesen. Emissionen, die hingegen durch den Betrieb eines Autos oder eines Toasters entstehen, werden mit dem zusätzlichen Klimagaspreis für das Benzin bzw. den Strom abgerechnet. Klimawende von unten. Egal was die Industrie, Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe oder die Massentierhaltung derzeit noch für einen Dreck in die Luft pusten, der Markt wird es regeln. Denn die rationierte Ergänzungswährung hat einen limitierenden Effekt auf CO2-Emissionen und alles bekommt zusätzlich seinen realistischen Klimapreis. Wir Endverbraucher werden es uns überhaupt nicht mehr leisten wollen, klimaschädlich zu konsumieren, um unseren persönlichen Klimakontostand zu schonen. Grüner Strom beispielsweise wird viel stärker nachgefragt werden als billiger Kohlestrom. Regionale Produkte erleben wieder eine Renaissance gegenüber exotischen Produkten aus weit vor Tistan. Urlaub im Umland ist wieder attraktiver und die heimische Industrie mit ihren kürzeren Transportwegen erlebt einen ungeahnten Aufschwung. Und dies ganz ohne Handelsprotektionismus und populistisches, nationalistisches Säbelrasseln. Da nun überwiegend klimagünstige Produkte nachgefragt werden, wird die Industrie im eigenen Interesse sehr schnell reagieren und auf umweltfreundliche Erzeugnisse bzw. Produktionsweisen umschwenken. Es wird auf einmal lohnend, zum Beispiel Technologien wie Power-to-X zu forcieren, um etwa unsere Industrie und Flugzeuge damit klimaneutraler zu betreiben und somit für den Verbraucher wieder eco-erschwinglich zu machen. Power-to-X ist eine Schlüsseltechnologie der Energiewende. Strom aus erneuerbaren Energien wird dabei in grüne Gase, Power to Gas, flüssige Kraftstoffe, Power to Liquid und chemische Grundstoffe, Power to Chemicals, umgewandelt. Wasserstoff und synthetische Kraft und Brennstoffe aus erneuerbaren Energien sind Multitalente. Sie lassen sich in sämtlichen Sektoren Strom, Wärme, Verkehr, Industrie sinnvoll einsetzen. Grüner Wasserstoff kann dabei entweder direkt genutzt oder zunächst mit kohlenstoffhaltigen Gasen wie CO2 zu synthetischen Kohlenwasserstoffen wie Methan, Methanol, Diesel oder Kerosin weiterverarbeitet werden. Für Power-to-X sprechen viele gute Gründe. So stößt die direkte Nutzung von Ökostrom in manchen Sektoren, wie etwa dem Schwerlastverkehr oder in industriellen Anwendungen, an ihre Grenzen. Außerdem lässt sich durch strombasierte Gase und Flüssigkeiten das Problem der langfristigen Speicherung von Ökostrom lösen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich vorhandene Infrastrukturen weiter nutzen lassen, von Tankstellen bis hin zu Gasnetzen. Power-to-X begrenzt auch den Stromnetzausbau auf das unbedingt notwendige Maß und steigert so die Akzeptanz der Energiewende. Der Eco erhöht somit den Transformationsdruck zur Dekarbonisierung unserer Industrie, denn die Wirtschaft produziert nur Dinge, die sie auch verkaufen kann. Also findet eine intrinsisch motivierte Transformation der Produktionsprozesse statt, ganz ohne kleinteilige und administrativ aufwendige ordnungsrechtliche Maßnahmen durch den Gesetzgeber. Denn die sinkende Nachfrage nach CO2-intensiven Produkten bewirkt, dass nach kurzer Zeit nur noch CO2-ärmere Waren angeboten werden. Somit wird die Industrie letztendlich selbst zum Treiber der Energietransformation und es entstehen endlich realistische Konsumoptionen für uns Verbraucher. Produkte, für deren Erzeugung kein CO2 freigesetzt wird, lassen sich natürlich weiterhin mit dem reinen Geldpreis erwerben. Der Ecopreis von Waren fungiert also als Marktkoordinationselement, weil das System zu komplex ist, um es kleinteilig ordnungsrechtlich zu regulieren. Übrigens, ein enorm positiver Nebeneffekt eines solchen Klimapreises ist in diesem Zusammenhang auch die Verbesserung der Lebensumstände unserer Nutztiere in der Massentierhaltung. Denn auch der mit unserem Fleischkonsum verbundene horrende Methanausstoß könnte berücksichtigt werden. Vegane Produkte würden dadurch stärker favorisiert. Wie aus einem Joghurtbecher auch tatsächlich wieder eine Verpackung werden darf. Klimagase, die bei der Entsorgung eines Produktes anfallen, bleiben durch den Eco ebenfalls berücksichtigt. Denn auch hier entstehen teils erhebliche Emissionen. Gerade bei der Herstellung von Verpackungsmaterialien werden oft wirtschaftlich günstig herzustellende, aber klimaschädliche Kunststoffe aus Erdöl verwendet. Denn billiges Öl heißt billiges Plastik. Die weit verbreitete Idealvorstellung, dass diese Materialien dann, von der gelben Tonne aus, mehrheitlich wiederverwendet werden, um daraus neue Produkte zu machen, ist eine Illusion. Denn je inhomogener eine Verpackung ist, desto schwieriger ist es, die verschiedenen Bestandteile mechanisch zu extrahieren und einem echten Recycling zuzuführen. Deshalb ist die Recyclingquote bei Kunststoffverpackungen sehr gering. Oftmals wird dieser Müll stattdessen einfach nur verbrannt. Dennoch wird dieser häufig in die Recyclingquote mit eingerechnet, da die beim Verbrennen frei werdende Energie wiederverwertet wird. Eine reine Augenwischerei. Der Eco verhindert diese Konsumententäuschung, da das in Kunststoffverpackungen enthaltene Rohöl nun ebenfalls mit seinem echten Klimapreis beziffert und abgerechnet wird. Einwegverpackungen bzw. Verpackungsmüll im Allgemeinen wird durch die Parallelwährung Eco signifikant reduziert. Die Wegwerfmentalität mit allen damit verbundenen Nachteilen, wie etwa die Vermüllung der Ozeane, hat ihre Ursache darin, dass Verpackungen sehr billig hergestellt werden und somit kaum einen wirtschaftlichen Wert darstellen. Die Folgekosten, wie etwa für deren Beseitigung oder der Schaden für die Gewässer, werden dabei übersehen. Auch das duale System Deutschland, grüner Punkt, hat daran nichts geändert, trotz des damit verbundenen Aufpreises. Denn die Müllberge wachsen stetig. Materialsparender Umgang bzw. Kreislaufsysteme werden durch den Eco deutlich attraktiver, da er dieser Ressource endlich ihren realen Wert beimisst. Am Rande bemerkt, ein typisches Marktversagen des gegenwärtigen überwiegend kohlenstoffbasierten Systems zeigt sich darin, dass es wirtschaftlich oft sinnvoller ist, Müll um den halben Globus zu verschiffen, um ihn in anderen Teilen der Welt vermeintlich billiger recyceln zu lassen. Oft landet dieser aber, mangels sinnvoller Umweltauflagen oder behördlicher Kontrollen, einfach auf Deponien oder im Meer. Deutschland steht übrigens ganz oben auf der unrühmlichen Liste der Müllexportnationen. In fragwürdiger Gesellschaft mit vielen anderen Ländern, in denen häufig mangels brauchbarer Gesetze oder funktionierender Kontrollen auch in anderen Bereichen regulatorisches Dumping angewandt wird. Es handelt sich dabei um die Suche von Unternehmen, deren Produktion massiv auf fossilen Brennstoffen basiert, nach Regionen mit geringen Umweltschutzauflagen, um aus Gründen der Gewinnmaximierung ihren Umweltverpflichtungen zu entgehen. Die benötigte Energie für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produktes bezeichnet man übrigens als graue Energie. Graue Energie ist somit der indirekte Energiebedarf durch Kauf eines Konsumgutes im Gegensatz zum direkten Energiebedarf, hervorgerufen durch dessen Betrieb. Greenwashing AD. Das, was drin ist, steht dann auch drauf. Grün, nachhaltig, klimaneutral. All diese Begriffe sind Ihnen bestimmt schon öfter, etwa im Supermarkt oder beim Online-Shopping begegnet. Bei Unternehmen sind diese Adjektive vor allem deshalb so beliebt, weil sie zwar einen guten Eindruck machen, aber wenig Konkretes bzw. Nachprüfbares aussagen. Wer definiert, was grün ist? Was ist wirklich nachhaltig? Und ab wann darf sich ein Produkt einer klimaneutralen Herstellung rühmen? Die Kriterien dafür sind oft gänzlich unklar oder so kompliziert, dass kaum ein Verbraucher sie versteht. Mit dem Eco ist Greenwashing nicht mehr möglich. Er ermöglicht eine manipulationssichere Klimapreisbildung und ein transparentes Konsumbewusstsein statt ökologischem Blindflug beim Einkaufen. Denn Verbraucher erhalten mit ihm eine transparente Darstellung des ökologischen Fußabdruckes der Waren und Dienstleistungen, die sie vergleichen können, wozu sie heute kaum in der Lage sind. Ganz bewusste Kaufentscheidungen werden dadurch erst möglich. Verbraucher favorisieren nun Produkte mit kleinen Ecopreisen und belohnen damit Hersteller, die bereits klimafreundlich produzieren. Gerade die wirklich nachhaltige Industrie profitiert durch einen Wettbewerbsvorteil, weil ihre Produkte durch den zusätzlichen Klimapreis in Eco nun endlich transparent angeben können, wie viel weniger CO2 während des Wertschöpfungsprozesses angefallen ist. Dies übt erst den notwendigen Handlungsdruck auf die im Wesentlichen noch fossil produzierten Konkurrenzprodukte aus, deren Transformationsprozesse zu beschleunigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir müssen nicht unbedingt weniger konsumieren, sondern vor allem anders produzieren. Unsere Wirtschaft muss regionaler werden, ungiftiger, ressourcenschonender. Wir brauchen Produkte, die möglichst lange ihren Dienst tun und sich anschließend reparieren und letztlich recyceln lassen. Und wir brauchen neue Technologien, die echte Kreislaufproduktion und die flächendeckende Umstellung auf grüne Energie ermöglichen. All dies erreicht man nicht durch Lifestyle-Debatten und kleinteilige, bürokratische Gesetzgebung bis in die letzten Winkel der Produktionsprozesse hinein, sondern durch ein System, welches die Hersteller intrinsisch zu einem solchen Wandel motiviert. Sind unsere Konsumgüter irgendwann komplett recycelbar, all unsere Energiequellen erneuerbar und unsere Flugzeuge tanken grün erzeugte E-Fuels, können wir auch wieder wie gewohnt fahren, fliegen und konsumieren. Um dahin zu kommen, braucht die Menschheit statt stagnierender Ökonomie wieder eine innovative Wirtschaft. Nötig sind hierfür Anreize für neue technologische Lösungen, die die Produktion nicht nur effizienter, sondern vor allem für Mensch, Umwelt und Klima verträglicher machen. Jedes Unternehmen bestimmt selbstverständlich seine finanziellen Aufwendungen mittels Kostenrechnung. Dabei ist man betriebswirtschaftlich und marktwirtschaftlich natürlich an einer Minimierung dieser Kosten interessiert, um attraktive Preise anbieten zu können. Die Klimagaswährung Eco greift diesen Marktmechanismus auf und macht den ökologischen Fußabdruck zu einem wichtigen Kaufkriterium. Das Verursacherprinzip kommt zur Anwendung. Ressourcenkosten für Produktionsverfahren werden nicht im Gesamtpreis versteckt, sondern transparent und präzise sichtbar. Somit gehen unterschiedliche Ressourcenkosten bei teuren Produkten nicht mehr im hohen Gesamtpreis des klassischen Geldes unter. Selbst kleinste Umstellungen innerhalb der Prozessstufen von fossiler auf erneuerbare Energie werden sofort am Produkt sichtbar und verbessern dessen Marktchancen. Investitionen in grüne Technologien, die bisher an der klassischen Geldkostenamortisation gescheitert sind, werden plötzlich sinnvoll. Innovationen und neue Geschäftsfelder für nachhaltige Technologien entstehen, die bisher undenkbar schienen. Undurchschaubare Preiserhöhungen durch Steuern und Abgaben für Zertifikatspreise könnten so der Vergangenheit angehören, denn der Verbraucher selbst hat nun die entscheidende Schlüsselrolle beim Klimaschutz. Dabei erhält er durch das zusätzliche Emissionspreisschild ein unmittelbares Entscheidungskriterium, um seinen persönlichen Ressourcenverbrauch zu optimieren. Dies gewährleistet darüber hinaus die notwendige breite Akzeptanz seitens der Verbraucher und letztlich auch der Industrie.